بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كون تاريخ سافت أفرابش دوتش und heute haben wir Kapitel 71 von Riyad al-Salihin. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. Bescheidenheit und Flügel senken für diejenigen, die den richtigen Glauben verinnerlicht haben. Natürlich, wenn man sagt Flügel senken, dann müssen wir erstmal erklären, was das bedeutet. Nachher bin ich ala Kofdu al-Janah. Barakallahu fikum. At-tawadu'u huwa diddu at-ta'ali. Wa huwa la yartafi' al-insan wa la yatarafa' ala ghayrih. Bi'ilm wa la nasabin ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك، بل الواجب أن يخفض جناحه للمؤمنين، أي أن يتواضع. خفض الجناح هو التواضع والتراحم. الإنسان لما يقول اخفض جناحك أي تواضع، لأن الطير لما يطير يرفع الجناح، ولما يرفع الجناح يطير فوق إلى أعلى، فلما يخفض الجناح ينزل. وكذلك بالنسبة للمؤمن، فألا يترفع ويتعالى على الناس. وأكرم الخلق وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتواضع للمؤمنين، حتى إن الجارية الجويرية الصغيرة الصبية تأخذه من مكان إلى مكان. ولما دخل المدينة قال لبناتي لجويريات من بني النجار، سألهن صلى الله عليه وسلم أتحبنني، فقلنا نعم، فقال وأنا أحبكن. لذلك بارك الله فيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يمازح الصغير، فقال يا أبا عميد ما فعل النغير. فلذلك بارك الله فيكم، التواضع مطلوب في ديننا، ولكن في المكان الصحيح. يا أخوة، التواضع لا يكون في المكان الخطأ. عند بعض الناس التواضع معهم خطأ، انتبه. الإنسان دائما يتواضع، ولكن عند بعض الناس وفي بعض الأحيان التواضع غير صحيح، إنما يجب أن يتعالى عليه بعزة الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما أخذ المقداد رضوان الله عليه حصانه وتبختر بالحصان، فقال والله إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف، إلا في هذا الموقف. فالأصل التواضع، ولكن أحيانا لابد أن يتعالى الإنسان على المنكرات وعلى أهل الكفر. فذلك قال تعالى أشداء على الكفر رحماء بينهم. فهكذا هو التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. للمؤمنين إنسان يتذلل مع إخوانه أهل الإيمان، وليس كل واحد. لأن بعض الناس يظن أن المسامحة دائما، وأن التواضع دائما، وأن خفض الجناح دائما، وهذا خطأ. لأنك لو خفضت جناحك لإنسان لا يفهم هذا المعنى، وتواضعت لإنسان لا يفهم هذا المعنى، فهذا سيزيد هذا الإنسان فسقا وفجورا وظلما وعلوا. إذا كان الأمر يؤدي إلى الظلم والعلو وزيادة الفجور فلا، فانتبه لهذا يا رعاك الله. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انتبه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذي أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن هذه الآيات بارك الله فيكم التي أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى، كعادته رحمه الله تعالى أنه يأتي بالآيات أولا التي تدل على المعنى الذي يريده، وثم يأتي بالأحاديث. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بشايدنهايت، Bescheidenheit und Flügel senken für diejenigen, die den richtigen Iman verinnerlicht haben. At-tawadu'u, Bescheidenheit. Was ist Bescheidenheit? Bescheidenheit ist, das kommt in der arabischen Sprache, Situationen, du musst oben sein, nicht nach unten blicken. Weil zum Beispiel, wir gelernt haben heute, durch viele Situationen, zum Beispiel eine Person, die keinen Charakter hat, kein Benehmen hat, kein Wissen hat und die sündigt und die macht alles, wal'iyadu billah, gegen Allah. Wenn diese Person, wenn du mit dieser Person sozusagen bescheiden bleibst, dann denkt er, dass er richtig, dass die Person denkt, die Person wäre richtig und die macht schlimmer. Aber wenn du diese Person sozusagen in die Schranken zurückweist, dann versteht diese Person, dass das nicht mehr geht. Und dann bist du nicht arrogant. Manche Leute sagen, ja, sag mal arrogant mit ihm. Nein, das ist nicht Arroganz hier. Sondern das ist hier eine Maßnahme, damit diese Person begreift, dass die Sache nicht so ist. Heutzutage zum Beispiel, wenn jemand dich beschimpft und du lässt ihn in Ruhe, sagen die Feigling. Wenn jemand von dir etwas wegnimmt und du sagst ihm, geh, möge Allah dir verzeihen. Die Leute sagen, ach schau mal, der hat Angst vor den Leuten, deshalb macht er sich so, dass er gläubig wäre. Schaut mal Schauspielerei. Deshalb, wir müssen unterscheiden zwischen einem Moslem, der Allah fürchtet, der guten Charakter hat, gutes Benehmen hat und der macht mit dir Fehler. Kein Problem hier. Der versteht, wenn du ihm sagst, fürchte Allah und möge Allah dir verzeihen. Und mit einem Moslem, sage ich jetzt, der wal'iyadu billah Sünden begeht und der keinen Charakter hat und kein Benehmen hat und der schlecht ist, deshalb, du musst aufpassen und du musst jede Situation sozusagen ihre Dosis, für jede Situation Dosis haben. Genau wie Medikamente. Genau wie Medikamente. Und das braucht hier Weisheit in diesem Zusammenhang. Egal, was die Leute dann erzählen und sagen. Ich gebe nur ein Beispiel, damit ihr das versteht. Normalerweise in unserer Religion, du darfst nicht angeben. Du darfst nicht angeben und du darfst dich nicht so groß machen und vor den Leuten sozusagen zeigen, ich bin da. Du darfst das nicht. Normalerweise. In Badr. Die Armee von Muslimin und die Armee von Kuffar waren gegeneinander. Al-Miqdad, Radwanallah alayhi, er hat sein Pferd genommen und er kam mit Pferd und er hat angefangen anzugeben, wie sein Pferd läuft und wie er sozusagen ein Reiter ist. Der Prophet s.a.w. sagte, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht diese Art von Laufen und diese Art liebt Allah nicht. Außer in dieser Situation. Außer in dieser Situation. Weil das war eine Situation, dass er zeigt, dass die Muslime stark sind und dass sie keine Angst vor diesen Leuten haben. Man sollte verstehen, wie die Lage, man sollte verstehen, mit wem man redet, bei wem man ist, zwischen wem, zwischen welchen Leuten man ist. Aber allgemein in unserer Religion, wir sind verpflichtet, Bescheidenheit zu haben und zu zeigen und speziell und spezifisch mit den gläubigen Männern und mit den gläubigen Frauen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ und senke deinen Flügel für diejenigen von den Gläubigen, die dir folgen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt, so wird Allah Leute bringen, die Allah liebt und die ihn lieben, bescheiden gegenüber den Gläubigen, mächtig auftretend gegenüber den Wahrheitsverleugnern. Und Allah sagt, euer Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Und Allah sagt, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِأَنِ اتَّقَى So erklärt nicht euch selbst viel lauter. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist. Allah weiß das. Allah sagt, und die Leute der Höhen, Al-A'raf, rufen Männern, die sie an ihren Merkmalen erkennen, zu. Sie sagen, es hat euch eure Ansammlung und dass ihr euch hochmütig zu verhalten pflegtet, nicht genützt. Sind das diejenigen, von denen ihr geschworen habt? Allah werde ihnen keine Barmherzigkeit erweisen. Geht in den Paradiesgarten ein. Über euch soll kein Furcht kommen, noch sollt ihr traurig sein. Das wird die Gläubigen, die werden ins Paradies kommen. Und diejenigen, die hochmütig waren und gegen sie alles versucht haben, die werden in die Hölle gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Jetzt kommen wir zu diesen Ayat, bi'idhni ta'ala, schnell. Über jede Eier ein bisschen zu erklären. Spezifisch, ich möchte die letzte Eier erklären, dann, damit man nicht falsch versteht. Ja, weil die Formulierung, die ist ein bisschen, wenn man den Koran nicht richtig kennt, dann weiß man nicht. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أي أخوة الإنسان يتواضع مع المؤمن لذلك قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم يعني أنهم أقوياء مع الكافر وأما مع المسلم فهم رحماء ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على عزة على الكافرين فبعض الناس يظن أنه إذا ما يعني ترك الإسلام أنه هكذا صار عزيز بين الناس انظروا بعض الناس اليوم يترك الإسلام ويبدأ يطعن في دين الله سبحانه وتعالى ويصفق له الناس ويمدحوه وهو يظن أنه على خير ولكنه على شر لأنه إلى النار وبئس المصير والله سبحانه وتعالى يأتي بقوم يتواضعون مع إخوانهم أعزاء مترفعون عنهم مترفعون عن الكفار وفي هذه الآية دليل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه من هم؟ المؤمنون أهل الإيمان وأهل التواضع الذين يذكرون الله ويقومون بطاعة الله ويكونون على طريق الله سبحانه وتعالى يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل لتعرفوا أي لا ينبغي لأحد أن يتفاخر على الآخرين ما ينبغي لأحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم آدم من تراب آدم من تراب نحن من تراب هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني أيها الإنسان أنت من أين أتيت ماذا كنت فلا تفخر على الناس ولا تجعل نفسك أنت من أفضل الناس والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى سبحانه و تعالى هو أعلم سبحانه وتعالى ولذلك الناس معادن شوف مثل المعادن ذهب وفضة وكذا وهذا فالناس أيضا معادن وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ذلك قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أي لا تصفوها بالزكاة وبأنها من أفضل الناس ومن كذا وهي الله يعلم من هو بعض الناس يا أخوة بأعماله وبأقواله يعني يظهر دائما على أنه أفضل الناس لكن الله يعلم من هو أفضل الناس وشوفوا الإنسان أمام الناس يستطيع أن يفعل شيء كل شيء ولكن لما يكون بينه وبين ربه هو يعلم من هو ويعلم من هو ذلك قبل الإنسان ما ينظر إلى آخرين فلينظر إلى نفسه قبل ما يتعالى على جرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون يقولون أيوة، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا رجع لأهله قال اليوم شفت واحد مشدود ولحية وكذا وهذه الأمور. طيب هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة، ادخلوا أو ادخلوا الجنة، يعني قيل لهم ادخلوا الجنة ولكم روحوا إلى النار. فلذلك الذي يتواضع لله سبحانه وتعالى، لله التواضع، انتبه، التواضع لله مو للناس. والإنسان الذي يتواضع اليوم يا أخوة نحن نرى سبحان الله، يعني أنا أذكر لما يأتي عالم من العلماء ويجلس مع الناس ويمزح معهم ويجلس معهم على الطعام ويتكلم معهم، الناس ما تقدره ما تعتبره شيء. أما الآخر الذي يأتي ولا يتكلم مع أحد وينظر إلى الناس هكذا، الناس تخاف، ولا شوف عنده هذه واحدة. اثنين، إنسان يسبك تقول له روح سامحك الله، قل جبان ضعيف. أما لما تبزق بوشه تعطي يقول لك هذا هو مستوى. صار الاحترام اليوم في قضية الشهادة اللي تملكها، إذا كنت بروفيسور ودكتور وكذا وهي غير، أما إذا كنت إنسان مسكين والله أعلم. شوف هذا المسكين أعظم درجة عند الله بألف مرة من الآخر، ولكن خلاص صارت المسألة. هذا لا يعني أنه نحن لا نعطي كل صاحب قدر قدره، لا والله، إنسان تعب وإنسان درس وإنسان عمل في حياته وكان على التقوى فجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. نحن ما عندنا مشكل في هذا، وإنما نحن نحب الخير للمسلمين. لكن إنسان ما يتكبر على الخلق، وإنما الإنسان بماله فليذكر نفسه كيف كان، كيف كان. يعني الغريب أنك تجد بعض الناس وأنت كنت تراه لما ما عنده حذاء ولا عنده لباس، وبعد ما الله سبحانه وتعالى أعطاه صار يتكبر على التكبر سبحان الله. فلما تقول له يا أخي ألست كنت اللي هي، يقول لك أنا، لا لا أنت مخربط معي، مخربط معي نفس. قال له كابرا عن كابر، قال له ألم تكن أنت أقرع والله سبحانه وتعالى أعطاك شعرا حسنا، ألم تكن أنت الأبرص والله سبحانه وتعالى أعطاك جلدا حسنا، قال له لا، ورثته كابرا عن كابر، أخذته كابر عن كابر. فإنسان دائما إذا وصل إلى مستوى يحب ينسى الماضي، فلذلك يصير يتكبر على الخلق. أما الإنسان اللي فهم الدين وفهم القرآن والسنة ما تجده هكذا، تجده يشكر الله على النعمة، وشكر الله على النعمة هو التواضع، وللتواضع درجات. ولكن للأسف للأسف حتى الإنسان إذا ما تعلم هذه المسائل ما يفهم التواضع. وهنا كما ذكرت ليس دائما التواضع هو أنك تسكت وأن تضع رأسك في الأرض، لا، وليس المسامحة والرحمة أنك تعفو دائما، لا لا، في أحيانا ما تعفو ولا تسامح، ولا والأمر يرجع إلى القاضي. لأنه بعض أهل الفسق والفجور إذا ما عوقب يطغى، فنسأل الله العافية والسلامة. ولكن شوفوا هذا الكلام الجميل، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سبحان الله، اليوم يأتيك واحد يقول لك صحيح أنا ما أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا آتي للمسجد، ولكن إيماني يمكن أقوى من إيمان الإمام نفسه. ما شاء الله عليك، ولك هذا هو التكبر، هذا هو الكذب. لو كان إيمانك قوي لكنت عبدت الله، كنت خفت الله، وليس العكس. فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Was bedeutet diese Ayah? Ich sage nochmal, ich habe das erklärt, aber ich erkläre nochmal, weil das wichtig ist. Wenn wir einen Vogel haben, ich kann nicht malen, ja, aber so Vogel hat das. Al-Mum, Allah yedikum, das ist nach unten hier, Tawadu. Schnabel ist hier. Du siehst das nicht, weil der Schnabel ist unten hier. Al-Muhum, schaut mal. Wenn ein Vogel die Flügel, wenn der Vogel nach oben fliegt oder oben bleiben will, dann lässt er Flügel, das bedeutet, die sind oben, nach oben, damit er hebt. Und wenn der Vogel nach unten geht, was macht er? Macht er die Flügel nach unten, dammt er nach unten. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِ. Diejenigen, die dir folgen, haben das verdient, dass du deine Flügel für sie, sage ich jetzt, senkst. Für die Gläubigen, für die Leute, die dir folgen, nicht für jeden, sondern für diese, die Allah fürchten und die gut sind und die gute Handlungen begehen und nicht für jede Person. Das heißt, sei bescheiden mit diesen Leuten und blicke sie. Blicke, sagt man hier, auf Augenhöhe. Allah, der Prophet s.a.w. hat seine Gefährten so behandelt, als sie über alle anderen Leute sind. Der Prophet s.a.w. hat mit ihnen gearbeitet, er hat mit ihnen getragen, er hat ihnen Essen gegeben, er hat ihnen s.a.w. was geschenkt. Salatu Rabbi s.a.w. Der Prophet s.a.w. war zu Hause im Dienst seiner Familie. Aisha sagte, radhiyallahu anha, er kana fi khidmati ahlihi. Er war im Dienst seiner Familie, salatu Rabbi s.a.w. Das Mädchen kommt, das kleine Mädchen, 2, 3, 4 Jahre alt, die nimmt die Hand vom Propheten s.a.w. und sagt ihm, komm mit, der Prophet s.a.w. geht. Dann gib mir das, mach mir das, der macht das, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Al-Hasan al-Hussein kommen zu ihm und sie spielen mit ihm, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Der sagt diesen Mädchen von Bani Najjar, liebt ihr mich? Die sagen ihm ja. Er sagt, ich liebe euch auch. Der sieht ein Kind und dieses Kind hat einen Vogel in einem Käfig. Der sagte ihm, Aba Umair, was hat ein Nugair gemacht? Was hat dein Vogel gemacht? Und sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, er war so bescheiden wie eine Jungfrau. Der Jungfrau war er, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat sich geschämt. Die Sahaba haben gesagt, wir haben gewusst, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich geschämt hat, weil sein Gesicht rot geworden war. Salawatu rabbi wa sallamu alaihi. Schaut mal diese Handlung. Aber wer ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Er ist der beste Mensch und Geschöpf. Und er ist derjenige, der am meisten geliebt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut auch, wie er handelt. Aber in anderen Bereichen war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam oben. Bezüglich diese Leute, die Götzen angebetet haben und die Kufr begangen haben. Er war mit ihnen barmherzig. Er hat sie angelächelt. Er hat sie zum Islam aufgerufen. Aber er hat sie nicht so wie die Gläubigen behandelt, weil man gerecht sein muss. Diese Leute, die Allah fürchten und die alles machen und die mit ihm waren, sind anders als die anderen. Und diese Führer von Mekka zum Beispiel, sie haben ihm gesagt, du sitzt die ganze Zeit mit diesen Armen und mit diesen Schwachen. Und wir sitzen nicht mit diesen Leuten. Unser Niveau lässt uns nicht zu, dass wir mit diesen Leuten sitzen. Aber der Prophet, Allah hat ihm gesagt, bleib mit diesen Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala anbeten und die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen und nicht mit den anderen. Und das ist Bescheidenheit in unserer Religion. Bescheidenheit heißt, dass du für Allah subhanahu wa ta'ala deinen Flügel senkst und dass du mit deinen gläubigen Brüdern anders bist als mit den anderen Leuten. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, pass auf. Ja, ihr Lieben, amen. من يرتد منكم عن دينه. Derjenige, der von Islam abkehrt, abfällt, der verlässt den Islam. Wenn man das macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ein Volk oder Leute bringen. Allah liebt sie und sie lieben Allah. Was ist mit diesen Leuten? Sie sind bescheiden gegenüber den Gläubigen. Bescheiden. Und sie sind mächtig gegenüber diesen Leuten, die die Wahrheit verleugnet haben. Das sind die Gläubigen, die dem Propheten folgen und die Allah fürchten. Und die bleiben fest auf ihrer Religion. Aber wenn jemand den Islam verlässt, dann ist die Person der Verlierer. Die Person ist die Verlierer, nicht der Islam. Der Islam braucht diese Leute nicht. Aber wir brauchen den Islam. Allah braucht uns nicht, aber wir brauchen Allah. Aber trotzdem sagt Allah, Allah liebt sie. Manche sagen, ja, wo ist die Liebe im Islam? Das ist die Liebe. Allah sagt, er wird ein Volk bringen. Dieses Volk wird von Allah geliebt. Und das Volk liebt Allah. Liebe zu Allah bedeutet, folgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praktizieren die Religion, erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und dass man ein richtiger Mensch wird, indem man gut zu Allah ist und gut zu Menschen ist. Das ist in diesem Zusammenhang wichtig zu verstehen. Das sind nicht die Leute, die leere Worte sagen. Oder die ganze Zeit Liebe und Liebe reden und hinter dem Rücken wal'iyadu billah heucheln. Nein. Es sind Leute, die direkt sind. Und die Weisheit haben. Bescheiden sind mit den Gläubigen. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie lieben Allah, damit Allah sie liebt. Und das sind die Gläubigen. Dann bringt der Autor noch die Ayah, die sehr bekannt bei uns ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns von einem Mann und von einer Frau erschaffen. Und er hat uns zu Stämmen und zu Völkern gemacht, damit wir uns kennenlernen. Damit wir kommunizieren miteinander. Der Angesehenste, der Geehrteste ist der Allahs, der Gottesfürchtigste. Damit fürchtest du Allah, machst du das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, tust du, was Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat, dann bist du besser. Bist du geehrter. Das geht darum. Das heißt, du kannst nicht sagen, weil ich Araber bin, dann bin ich besser als die Türken. Oder weil ich Kurde bin, dann bin ich besser als Persen. Oder weil ich Europäer bin, dann bin ich besser als die Afrikaner. Oder weil ich Asiate bin, dann bin ich besser als Amerikaner. Nein. In unserer Religion, der Angesehenste von uns, der Geehrteste von uns ist, derjenige, der Allah fürchtet, der das macht, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und der das verlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Derjenige, der dem Propheten Muhammad s.a.w. folgt, derjenige, der Allah liebt und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und das macht, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Und deshalb wird man bescheiden. Mit dem Wissen wirst du bescheiden. Mit der Praktizierung der Religion wirst du bescheiden. Mit dem guten Charakter und gutem Benehmen wirst du bescheiden. Aber wenn du das nicht gelernt hast, wenn du das nicht praktizierst, dann wirst du niemals bescheiden sein. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ مِمَّنِ اتَّقَى. So erklärt nicht euch selbst für lauter. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist. Subhanallah. Manche Leute, wenn er betet zum Beispiel, dann hat er das Gefühl, er ist besser als die anderen. Oder wenn er mehr Geld hat, dann denkt er, er ist besser als die anderen. Oder einige denken, ja, ich habe mehr Geld, ich habe mehr Wissen, ich habe mehr Macht, das wird bestimmt, Allah liebt mich und deshalb bin ich besser als die anderen. Und er erklärt sich sozusagen, ich bin derjenige, der auf dem Weg der Wahrheit bin und ich sage und ich mache und so weiter. Subhanallah. Allah sagt, mach das nicht. Das heißt nicht, dass du nicht sagen darfst, ich habe das getan oder ich habe das getan oder ich habe Ahnung in diesem Thema, ich habe Wissen in diesem Thema, das ist kein Problem. Wenn du sagst, ich habe Wissen oder ich habe Ahnung in diesem Thema, dann bist du nicht arrogant. Das ist keine Arroganz, sondern das ist eine Tatsache. Aber erkläre nicht, dass du besser als die anderen bist, nur weil du mehr machst oder weil du denkst von dir selbst, dass du besser bist. Genau, was wir heute erleben. Subhanallah. Was wir heute erleben. Da kommt zu dir einer, der betet nicht, der fastet nicht, der gibt keinen Zakat, der tut alles, was verboten ist. Und manchmal kommt er auch mit seiner Freundin an der Seite und die ist noch schwanger, ja, und seine Bierflasche in der Hand. Und er sagt dir: Schau mal, denke nicht, dass ich nicht gläubig bin. Mein Iman ist vielleicht stärker als dein Iman. Bei Allah, du lügst. Weil wenn dein Iman stärker wäre, dann hättest du den Islam besser praktiziert. Du hättest dann diese Sünde, du hättest dich geschämt ein bisschen, diese Sünden zu begehen, offenkundig. Und manche Leute sind froh, wenn man für sie klatscht. Und wenn die Kuffar, speziell die Kuffar, für sie klatschen, sagt: Gut, schau mal, der ist liberal. Okay, der wird auch am letzten Tag, inshallah, liberal sein. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, sagt Allah weiß, wer Gottesfürchtig ist. Das heißt nicht aber, dass wir auch nicht wissen. Wir wissen auch, wer Allah fürchtet. Und wir wissen auch, wer gut praktiziert. Und wir wissen auch, wer guten Charakter hat und gutes Benehmen hat. Aber durch Beweise von Koran und Sunna. Und dann kommt diese Eier, die schöne Eier von Surat Al-A'raf. Schau mal, Barakallahu fikum. Am letzten Tag werden Leute ins Paradies kommen, Leute in die Hölle kommen und da bleiben Leute in der Mitte. In der Mitte meine ich jetzt nicht jetzt Mitte, dass man sagt 10 Meter, 10 Meter und dann sind sie in der Mitte. In der Mitte, das heißt, die sind nicht zum Paradies, nicht in der Hölle. Und die sind auf Hügel. Und diese Hügel heißen Al-A'raf. Diese Leute, wenn sie gucken nach links, dann sehen sie die Leute der Hölle. Wenn sie rechts gucken, dann sehen sie die Leute des Paradieses. Wenn sie nach Hölle, in die Richtung Hölle gucken, oh Allah, sagen sie, oh Allah, bewahre uns. Und wenn sie die andere Seite anschauen, sagen sie, oh Allah, lass uns ins Paradies. Was sehen diese Leute dann? Sie sehen Leute in der Hölle, die sie gekannt haben. Die sagen, ihr wart doch im Leben und ihr habt immer von diesen, die sehen Leute im Paradies und diese Leute, die sind die Schwachen. Die Schwachen. Und die sagen sofort, im Leben doch haben diese Tyrannen und diese, wal'iyadu billah, Arroganten, diese Überheblichen, sie haben zu diesen armen Leuten, zu diesen sozial Schwachen gesprochen. Die haben gesagt, ihr werdet niemals, niemals, sie haben geschworen, dass diese Leute niemals besser werden und niemals bessere Position haben werden am letzten Tag. So sagen sie, habt ihr nicht geschworen im Leben und ihr habt gesagt, diese armen Menschen werden nicht ins Paradies kommen und sie werden keine bessere Position bekommen? Dann spricht Allah zu, dann hat Allah gesprochen zu diesen, geht ins Paradies, zu diesen Schwachen. Aber die Übeltäter gehen in die Hölle. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Derjenige, der in diesem Leben denkt, dass er alles tun kann, und alles machen darf und dass er überheblich wird und dass er Allah nicht fürchtet, diese Person wird seine Strafe am letzten Tag bekommen und zur Rechenschaft wird er gezogen. Und deshalb, subhanallah, wir sehen das heute in unserem Leben. Ey Allah. Genau, hat Allah uns dieses Bild erklärt. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Die Übeltäter pflegten im Leben, die Übeltäter pflegten im Diesseits, sich lustig zu machen über die Gläubigen. Als sie sie gesehen haben, haben sie gelästert und haben sie gelacht und haben sie sozusagen verpönt in diesem Leben. Ja? Und als sie dann zurück zu ihren Familien gingen, sie kamen so und sie haben sich lustig gemacht. Sie haben gesagt, ja, schaut mal, was wir gesehen haben. Ja, Wallah, das ist wahr. Heutzutage lachen sie uns nicht aus und machen sie sich Witze über unsere Religion und über unsere Bärte oder über Hijab von muslimischen Frauen. Machen sie sich auch unter Muslimen leider, unter Muslimen. Wenn er dich sieht, sagt er, was ist los mit dir, was ist das? Manche Muslime sagen ja, was ist das, dieser Bart ist wie Ziege. Muslime! Aber am letzten Tag werden wir sehen, wer lachen wird. Am letzten Tag werden wir sehen, wer lachen wird und wer froh sein wird. Und deshalb, subhanallah, der Muslim sollte bescheiden sein und er sollte nicht so viel fliegen, der soll auf dem Boden bleiben. Weil wenn du viel hochgehst, dann wirst du einen Freifall haben. Und wenn du auf deine Nase fällst, dann wird sie brechen. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Leuten machen, die nicht arrogant werden. Und Arroganz bedeutet nicht, dass du jemanden kritisierst. Überheblichkeit heißt nicht, dass du jemandem sagst, du bist unwissend. Überheblichkeit bedeutet nicht, dass du jemandem sagst, das ist falsch, was du tust, oder das ist Sünde, oder das ist Bid'a. Arroganz bedeutet, wenn man dir sagt, Allah sagt, der Prophet sagt, die Ulama sagen, mit dem richtigen Verständnis Islam, und du nimmst das nicht an, und du bist dann überheblich, und du willst auch die Wahrheit nicht annehmen. Das ist die Überheblichkeit. Und der Prophet s.a.w. hat das uns erklärt. Deshalb aber unser Thema ist, dass man bescheiden bleibt. Und die erste Bescheidenheit ist, dass du die Religion annimmst und dass du nach der Religion handelst, praktizierst und du versuchst dein Herz zu reinigen vor Überheblichkeit, vor schlechten Gefühlen, schlechten Gedanken und dass du immer versuchst, dich zu reinigen. Innerlich und äußerlich. وعن عياد ابن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكذلك عن أبي هريرة قال إن كانت الأمة من إيماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. إذن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الله أمر وأوحى بالتواضع سبحانه وتعالى، وكلما تواضع الإنسان كلما زاد عزا ورفعة وكرامة، وكلما تكبر الإنسان كلما زاد مذلة من عند الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى يذل هذا الإنسان. فلذلك بارك الله فيكم، الإنسان إذا كان يعفو ويصلح في المكان المناسب فهذا هو الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى ويتقبل منه. والتواضع لله له معنيان: أن تتواضع لدين الله فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر، الذي قال الله قال الرسول ما استكبر. والثاني أن تتواضع لعباد الله لا خوفا منهم ولا رجاء لما عندهم وإنما لله سبحانه وتعالى. فالذي يتواضع في الدنيا يرفع الله في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد ملاحظ. شوف الإنسان المتواضع صاحب العلم الغزير لما يتواضع، شوف شلون الله يزيد هذا الإنسان عزا، وصاحب الجهل المتكبر شوف شلون الله سبحانه وتعالى يفعل معه. فنسأل الله العافية والسلامة. تصور البنت الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعينها، يستطيع النبي يقول اذهب إلى غير، لكن طبعا، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يطبق الدين ويتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذا؟ هذا واحد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. روح عياض ابن حمار رضوان الله عليه زاكته دبقوفيت صلى الله عليه وسلم زاكته الله hat mir als Offenbarung eingegeben benehmt euch demütig und bescheiden damit niemand den anderen verachte und sich niemand an dem anderen vergehe. Das ist bei Muslim. Und Abu Hurairah radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Sadaqa, Almosen, vermindert in keiner Weise den Besitz und Allah vermehrt nur das Ansehen seines Dieners dafür, dass dieser etwas verzeiht. Und es gibt niemanden, der um Allahs Willen demütig und bescheiden ist, den Allah, der Allmächtige und Erhabene, nicht erhöht. Das ist auch bei Muslim. Anas? Nein, Abu Huraira auch. Abu Huraira auch erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Abu Huraira erzählt und erklärt, selbst ein Sklavenmädchen, der Einwohner der Medinas, könnte den Propheten sallallahu alaihi wasallam fürwahr bei der Hand nehmen und mit ihm hingehen, wo sie wollte. Das wird ein kleines Mädchen von den Sklavinnen von Medina, die nimmt die Hand vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und die sagt ihm, mach mir das und tu mir das. Barakallahu fikum, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du bescheiden bleibst, Bescheidenheit hat zwei Bedeutungen in unserer Religion. Bescheidenheit in der Religion, das heißt, du praktizierst den Islam und du bist nicht überheblich bezüglich der Religion. Wenn man dir sagt, das ist Allahs Wort, das ist vom Propheten Muhammad sallam, authentisch, Bescheidenheit bedeutet, du praktizierst das. Nicht, dass du sagst, ach nein, mache ich nicht und ich will das nicht, trotz dass das von Religion ist. Möge Allah uns bewahren. Mit dem richtigen Verständnis. Jetzt, Barakallahu fikum, die zweite Bedeutung heißt, dass du bescheiden bist gegenüber den Menschen. Du senkst dein Flügel für die Gläubigen. Und beide sind richtig. Dass wenn du so bist, dass du bescheiden bist in der Religion, du praktizierst den Islam, du fürchtest Allah, du hast ein gutes Benehmen. Gutes Benehmen. Und du versuchst dein Herz zu reinigen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deinen Ruf erhöhen und deine Position und du wirst in diesem Leben angesehen werden. Auf der anderen Seite, wenn man die Religion Allahs nicht praktiziert, wenn man schlechtes Benehmen hat, wenn man, wal'iyadu billah, schlecht ist, dann wird diese Person erniedrigt. Da sagt man, subhanallah, schau mal, aber es gibt viele Leute, die begehen Sünden, die machen alles, die nehmen Zinsen, die arbeiten mit Haram, mit Verbotenen und trotzdem schau mal seine Lage. Der hat das beste Auto, der hat alles und sowas. Derjenige, der so denkt, ist ein armer Mensch. Der hat den Islam nicht verstanden. Derjenige, der so denkt, ist ein Unwissender. Mit diesem Wort. Unwissender. Ein primitiver Jahil. Das ist kein, pass auf, das ist keine Beschimpfung, was ich sage, primitiver Jahil. Weil diese Person, die versteht nicht. Allah hätte den Kuffar Häuser gegeben von Silber und Gold. Und sie haben Treppen von Gold. Er hätte ihnen alles gegeben in dieser Dunya. Nimmt. Aber dann am Ende, was passiert? Deshalb der Arme, der denkt, wenn man hier in diesem Leben reich wird und alles macht und trotz, dass man Sünden begeht, das bedeutet, Allah mag diese Person, dann irrt man sich. Da irrt man sich in diese Sache, weil diese Dunya bei Allah nichts ist. Diese Dunya ist kein Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Wert dieser Dunya für Allah subhanahu wa ta'ala ist weniger als Flügel einer Mücke. Flügel einer Mücke. Der Wert der Dunya ist weniger. Was ist Flügel einer Mücke? Du siehst das nicht. Und das ist die Sache, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Deshalb auf keinen Fall. Aber die meisten Leute, weil sie materiellig denken, weil sie materiell denken, weil sie denken, schau mal, ja, eine Person sagt, ich komme in die Moschee und ich bete und versuche den Islam zu praktizieren und schau mal meine Lage. Ich bin arm, ich habe nichts. Subhanallah! Die Sahaba, die haben den Islam praktiziert, die haben alles gemacht. Und es gab von ihnen Leute, die nichts gehabt haben. Ja. Sagen wir, ja, was bedeutet, dass ich sozusagen hier in diesem Leben angesehen bin? Das heißt nicht, dass du viel Geld hast und dass du viel Macht hast. Nein. Wenn Allah mit dir zufrieden ist, dann ist das. Und wenn die Leute trotzdem dich mögen, das ist eine Gabe. Nicht jeder. Wenn die Gläubigen, die Wissenden, die Leute, die verstehen, dich mögen, dann ist das eine der besten Gaben in diesem Leben. Und du bist geehrt. Weißt du, was bedeutet geehrt? Das ist, wenn du auch nichts hast, du hast nicht den Leuten zu geben, du hast nicht, aber Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Leute dich anders sehen. Die sehen dich anders. Du weißt nicht selber warum. Aber das ist die Sache, deshalb sollen wir das verstehen. Weil der Prophet uns das beigebracht hat. Ein kleines Mädchen kommt und die sagt, der Prophet könnte ihr sagen, ja, geh zu einem anderen. Meine, hast du nicht von Medina außer dem Propheten gesehen? Aber nein, der ist nicht so. Weil er versteht, wenn er ihr hilft, dann gibt es Ajr dafür. Der ist Vorbild. Aber wer ist heute derjenige, der den Islam so praktizieren kann wie der Prophet? Wer ist derjenige, der sein Benehmen so ist wie das Benehmen vom Propheten? Es gibt niemanden auf dieser Erde und es wird auch nicht geben. Es gibt niemanden und es gab nicht und es wird nicht geben, weil der Prophet Muhammad sallam ein einziger ist, nur er. Die anderen Propheten auch haben viel davon, aber wie der Prophet nicht. Nur ein einmaliger. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Deshalb, man sollte versuchen, barakallahu fikum, zu verzeihen, zu vergeben, aber an der richtigen Stelle. Schaut mal, eine Person, die immer schlecht macht, sündigt, beleidigt die anderen, macht immer schlecht, hat keine Erziehung, kein Benehmen, der macht mit dir ein Problem. Da sagt man, naja, kein Problem, Verzeihung. Nein, das ist falsch. Diese Person gehört zum Richter, damit er auf seinen Kopf bekommt ein bisschen, damit er Erziehung bekommt und nicht immer Verzeihung und Vergebung. Aber eine Person zum Beispiel, die macht nicht, die ist normal, die macht wie alle anderen Menschen und der macht dir ein Problem, kein Problem, Verzeihung. Das wissen viele Muslime nicht. Er sagt, schau mal, was er mit ihm gemacht hat. Ja, der verdient das. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.